Uhr gedreht, bekommt der Nerd, bekommt der Nerd. Ist es wirklich schon so spät, bekommt der Nerd, bekommt der Nerd. Wer ist verrückt und leicht gestört, bekommt der Nerd, bekommt der Nerd. Wenn ihr euch fragt, was ihr gleich hört, die Sendung mit dem Nerd. Oh, ja. Hallo und herzlich willkommen bei einer Sonderaufnahme der Sendung mit dem Nerd. Ich komme gerade aus dem Kino. Wir waren im Kino in Logan the Wolverine. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin echt fix und fertig. Das war keine leichte Geburt. Ich gebe von vornherein hier meine Spoilerwarnung aus, schon mal pro forma. Also wenn ihr da, es ist Mittwoch, wenn ich das aufnehme, Mittwochabend. Das heißt, möglicherweise habt ihr den Film noch nicht gesehen oder höchstwahrscheinlich habt ihr den Film noch nicht gesehen, deswegen Spoilerwarnung. Logan, ja. Dass es Hugh Jackmans letzter Auftritt als Wolverine sein würde, war uns klar. Und dass es in die Richtung Old Man Logan gehen würde, ein Film, den wir uns, glaube ich, auch schon seit Anfang an irgendwie gewünscht haben, das ist es auch. Es geht in ein, zwei andere Richtungen, als es das Comic getan hat, aufgrund von Rechte-Geschichten. Das heißt, also diesen ganzen krassen, ich glaube, die Originalgeschichte ist, glaube ich, von Mark Miller, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, den ganzen Gedöns-Marvel-Universums-Kram hat man nicht da drin. Also auch nicht diese Spider-Bitch und so, also das sind alles Dinge, die fallen da irgendwie flach. Dafür hat man einen ziemlich krassen Roadtrip, eben mit Logan, Professor X und eben X23, X23, Laura, die so ein bisschen so sein Schützling, Logans Schützling eben wird. Und diese ganze Begleitungsgeschichte, dass er eben die Verantwortung für dieses Mädchen übernimmt, ist ja am Anfang auch eher unfreiwillig oder wird so in diese Situation reingedrängt und das Heldentum kommt so in ihn zurück. Aber tatsächlich hat er da irgendwie dann doch keinen Bock drauf, weil halt nicht nur dieses Mädchen ein Problem ist, sondern da sind auch noch irgendwelche Gentechnik-Gedöns-Leute von irgendeiner Regierungsorganisations-Gen-Bla-Firma hinter ihm her und mit Militär und weiteren Söldnern und eigenen Mutanten und so weiter. Ja, und das Ganze ist eigentlich ein relativ, also für 2 Stunden zumindest, ein relativ straffer Roadtrip. Und so war eigentlich meiner Meinung nach auch gar nicht so viel Außergewöhnliches in Anführungszeichen passiert, außer eben, dass das Logan mit dem Mädchen und Charles Xavier im Gepäck eben quer durch Amerika reist. Die wollen eben aus, wo halten die sich auf? Irgendwo in der Nähe der mexikanischen Grenze, so Arizona, Texas, New Mexico, so die Richtung, und dann eben Richtung Mexiko raus, und die wollen eben nach North Dakota, weil das kleine Mädchen kommt eben aus dieser Forschungseinrichtung und kriegt dann eben dieses so einen Ort namens Eden versprochen von ihrer Krankenschwester. Und da soll Wolverine sie eben hinbringen. Und Wolverine checkt aber relativ zügig, dass es diesen Ort irgendwie gar nicht gibt, weil er den eben in einem Comicheft findet und sagt so, nee, sorry, das ist alles ein Hirngespinst, wohin fahren wir eigentlich? Das ist Wahnsinn, ich will das alles nicht. Und es ist am Anfang so ein bisschen widerwillig und anstrengend und er muss sich eben auch lange mit dem Mädchen auseinandersetzen. Also die sagt die ganze Zeit kein Wort und man denkt erst auch, okay, die ist irgendwie stumm, vielleicht ein bisschen psychisch labil, bis sie eben anfängt, ihre Superkräfte auszupacken. Weil sie eben ein Klon von Wolverine ist und damit quasi, also von Charles Xavier dann eben am Anfang des Filmes auch relativ zügig als seine Tochter betitelt wird, was auch nur so halb stimmt. Genau, ich versuche gerade meine Gedanken ein bisschen zu ordnen. Das ist gar nicht so einfach, wenn man gerade frisch aus dem Kino kommt. War vielleicht mal ganz interessant, so eine Aufnahme auch mal zu haben. Wird auch nicht geschnitten übrigens. Ich lade das so bei Auphonic hoch und Auphonic bastelt mir da gleich eine Sendung draus. Ja, auch zum ersten Mal. Genau. Was war für mich so das Highlight des Filmes? Die krasse Brutalität. Dieser Film ist fucking brutal. Das ist richtig schlimm. Das ist wahrscheinlich der Wolverine-Film, auf den wir immer gewartet haben, den wir nie bekommen haben, aufgrund dieser ja, PG-13-Geschichte, dass das Filme zwar brutal und böse sein dürfen, aber eben so ein gewisses Grad an Brutalität nicht übersteigen dürfen, damit amerikanische Kinofilme eben noch ein gewisses Publikum erreichen können, noch eine gewisse Größe an Publikum erreichen können. Und deswegen sind bisherige Superheldenfilme bis auf Deadpool tatsächlich immer bisher relativ brav gewesen. Und ich glaube, dass Deadpool, wie ich glaube ich letztes Jahr zum Start von Deadpool auch mal gesagt habe, tatsächlich so ein Ökosystem an Kinofilmen herbeigeführt hat, was eben Filme wie Logan auch möglich macht, was ich ganz spannend finde. Und das nutzt dieser Film tatsächlich aus. Also die 2, 3 Splatter-Szenen, die man da im Trailer sieht, wo Logan halt seine Krallen durch das Gesicht oder durch den Kopf einzelner Leute, das ist gar nichts. Das hat mich so nicht erwartet. Also dieser Film ist derartig mega krass brutal. Das ist eine Splatter-Orgie sondergleichen. Und ich glaube, dass das auch, ich glaube, eins meiner ersten Wolverine-Comics, da war ich relativ geschockt. So Mitte der 2000er Jahre. Also das hieß auch Wolverine, war von Panini. Ich habe das Heft, glaube ich, sogar noch. Und das war auch so düster. Und er schlitzte da seine Gegner in Stücke. Und wo ich dann dachte, hey, das ist ja gar nicht der Superheld, den ich so toll finde. Was soll das denn? Und fand es aber für die Figur selber auch, also wie Wolverine dann eben so durchs Blut stapfte, schon relativ cool. Und das ist dieser Film. Das ist ein Wolverine-Film, der ist gnadenlos. Also da gibt es einen Bodycount wie in den 80er Jahren. Total abgefahren. Darauf muss man sich gefasst machen. Worauf man sich gefasst machen muss, ist, dass es das letzte Kapitel in der Geschichte von Wolverine ist. Die X-Men-Filme haben ja so die Tradition, mit der Kontinuität nicht so ganz konsequent zu sein. Und die Wolverine-Filme waren alle irgendwie losgelöst und standen immer für sich. Also auch die ersten beiden schon. Und da ist dieser hier auch keine Ausnahme. Man versucht so ein bisschen künstlich eine Kontinuität herzustellen, indem man den ersten X-Men-Film zitiert, die Geschichte einer Freiheitsstatue erwähnt. Man muss dazu sagen, dass Charles am Anfang des Filmes noch in so einem Container wohnt und von Logan mit Medikamenten eben stillgehalten wird, weswegen ihm auch wieder Haare wachsen und was ja in den neueren X-Men-Filmen so ein bisschen erklärt wird eben. Also der ist halt einfach 90 Jahre alt, mega gebrechlich. Da kommt eben so dieses Thema auf, nach dem Motto, ja, Freiheitsstatue, dies, das. Und dann sagt Logan, Wolverine sagt dann, na, die Zeiten sind lange vorbei. Aber das hat für den Film einfach keine Auswirkung. Also da gibt es eigentlich keine Verknüpfung zu früheren X-Men-Filmen und zu späteren auch nicht, also was da noch kommen mag. Dieser Film steht für sich. Und auch Patrick Stewart als granteligen alten Opa, der da wirklich so ein bisschen so, ja, ist wirklich so ein, also so wie man sich eben so einen älteren Opa eben im Pflegeheim vorstellt, der die Pflegerin da anpöbelt und keine Ahnung, das ist eben Patrick Stewart am Anfang des Filmes. Irgendwann wird er wieder so ein bisschen so dieser großväterliche Typ, der ja auch in den X-Men-Filmen immer gewesen ist. Aber auch für den und genauso wie für Wolverine ist das so ein Endkapitel. Denn mit X-23 oder X-23 ist gar nicht so nur eine Person, also nicht nur Laura ist, oder Lauren heißt sie, glaube ich, ist X-23, sondern eine ganze Gruppe von Kindern sind X-23-4, X-23 hast du nicht gesehen. Und irgendwann fangen sie dann an, X-24 zu basteln. Und das ist ein exakter Klon von Wolverine, von Logan. Und die treten sich halt irgendwann auch gegenüber und kämpfen gegeneinander. Und dann geht auch tatsächlich... Ich habe am Anfang eine Spoilerwarnung gegeben. Wer jetzt noch zuhört, ist selber schuld. Da geht dann tatsächlich auch Professor X über den Jordan. Und das ist einer der schmerzvollsten Momente im Kino, den ich tatsächlich jemals erlebt habe. Also selbst der Tod von Han Solo in Star Wars 7, der hat mich verhältnismäßig kalt gelassen, weil ich es vorher wusste. Also ich bin, irgendwer hat am Anfang mich gespoilert und gesagt, irgendeine Figur stirbt. Und als dann diese Szene kam, war mir klar, okay, es wird Han Solo sein. Und das hat mich relativ kalt gelassen. Ich bin zwar mit Star Wars aufgewachsen, aber so wirklich so ein Interesse an dieser Figur habe ich eigentlich nicht. Also ich habe, wenn eine andere Figur gestorben wäre, Luke Skywalker oder Leia oder hast du nicht gesehen, das wäre nochmal was anderes gewesen. Aber Han Solo, ja, so ein bisschen so ein Bauernopfer in der Geschichte. Aber der Moment, Professor X, das hat mir echt das Herz zerrissen. Also das war wirklich heftig, weil ich diese Figuren einfach seit fast 20 Jahren im Kino und auf DVD einfach begleite. Und das ist das finde ich heftig. Also das ist tatsächlich so, was ein Star Wars Fan wahrscheinlich bei Han Solo, so ein Hardcore Star Wars Fan eben bei Han Solo erlebt hat, das hatte ich dann in dem Moment bei Professor X. Und ich habe da wirklich gesessen und dachte, what the fuck? Und das nimmt der Film auch nicht zurück. Das ist vorbei. Ne? Und das ist sehr, sehr tragisch und sehr, sehr schlimm. Und im Laufe des Filmes gibt es natürlich dann den großen Showdown und dies und das. Und das führt dann schlussendlich dann auch dazu, dass Wolverine/Logan natürlich den Kampf gewinnt, aber dabei dann eben auch sein Leben lässt. Und man stellt also dann doch relativ zügig fest, dass zumindest in der zweiten Hälfte ist es gar nicht mehr Wolverines Film gewesen, sondern tatsächlich eher Lawrence Film gewesen, also der von X23. Es ist also nicht wirklich, es ist schon Schwenk, sondern so ein Staffelstab, der weitergegeben wird an die Generation danach und weil sie von ihm dann auch so ein bisschen Arsch getreten wird, nach dem Motto, jetzt mach, geh zu den anderen Kindern. Die kommen dann tatsächlich bei so einer Baumhaussiedlung an. Und das hat mich auch so ein bisschen an die verlorenen Jungs bei Peter Pan erinnert. So diese Kinder, die so eine Zuflucht suchen, so diese Genexperimente mit den Mutantenkräften, die da irgendwie in diesem kleinen Berghäuschen da sitzen, kurz vor der kanadischen Grenze. Und das hat mich so ein bisschen an die verlorenen Jungs bei Peter Pan erinnert. Fand ich ganz interessant. Oder verlorenen Kinder, muss man in dem Fall ja sagen. Die haben da so eine kleine Kommune aufgebaut, haben gesagt, okay, wir warten bis zu diesem einen Tag und danach gehen wir über die Grenze. Und dieses große Finale spielt sich eben hauptsächlich um die Kinder ab. Und es sind auch die Kinder tatsächlich, die dann am Ende so den Finalschlag machen, den unheimlich nervigen Villain, also diesen Hauptgegner, den Namen habe ich gar nicht mal verstanden, nicht behalten, der einfach immer wieder kommt, ist so ein blasiertes Arschloch und der ist immer wieder da und der wird am Ende, kriegt sein Fett weg. Der hat mich so ein bisschen an Francis erinnert bei Deadpool. So eine Figur ist das. Oder Tim Roth im Hulk-Film. So ein Idiot ist das, so eine Nervensäge. Und der kriegt es dann hinterher von den Kindern richtig. Aber so, das ist, dieser Film nimmt kein Blatt vom Mund. Selbst die Kinder schnetzeln und killen und köpfen und hast du nicht gesehen. Also das ist ganz schön heftig. Das ist nicht so schwache Nerven. Also das, ne? Ob das für Kinder jetzt während der Dreharbeiten gut oder schlecht ist, keine Ahnung. Jodie Foster hat mal über die Dreharbeiten von Taxi Driver geredet und sagte, sie hat halt gewusst, was dahinter steckt, deswegen war es nicht schlimm. Und die war, glaube ich, 14, als der Film gedreht worden ist. Also das nehme ich mal so als Argument dafür, dass der Dreh selber für Kinder gar nicht so schlimm ist, weil die wissen, dass das nicht echt ist. Die sind dabei, wenn die Special Effects passieren, beziehungsweise die sehen, wenn sie das drehen, sind keine Special Effects da. Deswegen sehe ich das gar nicht so kritisch. Ja, wo war ich? Ich bin abgedriftet. Wie gesagt, das ist eigentlich eher der Film von X23. Ich habe einen kleinen Kritikpunkt und das ist eine Szene gewesen. Eine ähnliche Szene gibt es im allerersten Wolverine-Film, nämlich schon, wie Logan eben auf so eine kleine Farm kommt und da ist ein älteres Ehepaar und die haben da so ein ganz beschauliches Leben. Und Wolverine hockt dann da irgendwie in der Scheune, nackig, und die beiden machen ihm schön lecker Abendessen und lassen die Nacht da übernachten. Und am nächsten Morgen kommen die Bösen und jagen die den ganzen Bauernhof in die Luft und das ältere Ehepaar stirbt. Und was Ähnliches passiert hier eben auch. Also diese kleine Familie aus Charles Xavier, Lauren und Logan landen eben wieder auf einer Farm, mehr oder weniger durch einen Zufall auf der Autobahn. Und genau, und dann kommen dann eben auch die Bösewichte, die Schurken auf diese kleine Farm und diese Familie lässt ihr leben und es ist so ein bisschen so ein Geschmäckle, weil es eine schwarze Familie ist, wo ich gedacht habe, es ist so die eine Szene, wo ich wirklich sage, so das hätte in dem Ausmaß nicht sein müssen, weil es eben auch wieder so an diesen heftigen Fehltritt im ersten Wolverine-Film eben erinnert. Ansonsten war das ein absoluter Ritt. Also da waren Szenen dabei, wo ich hätte einfach nicht mit dieser Intensität gerechnet. Der Film hat mich mega überholt. Das war richtig, richtig krass. Was gibt's noch zu sagen? Optisch ist er relativ schlicht gehalten. Es ist kein Science-Fiction-Film, obwohl er irgendwie 10-12 Jahre in der Zukunft spielt. Irgendwie so Ende der 20er Jahre, der 2020er Jahre. Es wirkt aber wie heute. Weil wenn man so 10 Jahre zurückguckt, wir fliegen heute eben auch nicht mit Autos durch die Gegend. Und das ist da auch nicht. Ich glaube, das Einzige, was so tatsächlich ein bisschen futuristisch ist, sind so Container, so LKWs, die ohne Sattelschlepper über die Autobahn fahren. Das ist das Einzige, wo du so ein bisschen Science-Fiction bekommst oder so große Erntemaschinen. Das ist das Einzige, wo du wirklich merkst, okay, die sind ein bisschen weiter technisch gekommen, aber die Autos fahren alle noch selber, die sind nicht irgendwie hypertechnologisiert. Und also dieses Science-Fiction-Element ist relativ runtergedampft und das finde ich auch sehr schön, dass der Film sich da jetzt nicht so übernimmt, sondern es wirkt einfach wie 20 Minuten in der Zukunft. Das ist, glaube ich, ist ein feststehender Begriff und da greift hier ganz gut. von den Darstellungen her, Hugh Jackman als Logan, wunderbar. Den ganteligen Operschlag Xavier am Anfang fand ich, also nachdem man ihn ja in den vorherigen Filmen immer so als Gentleman, so diesen englischen, britischen Gentleman so ein bisschen wahrgenommen hat, ist das natürlich jetzt hier ein ziemlicher Kontrast, wenn er dann fluchend und schimpfend unterwegs ist am Anfang des Filmes. Aber das, wie gesagt, dieses Großväterliche ist natürlich am Anfang da. Beziehungsweise später im Film kommt das dann zurück. Und die Kurze, die Lauren gespielt hat, ich weiß gar nicht, wo die herkommt, ob die schon mal vorher zu sehen gewesen ist, die war exorbitant gut. Kinderschauspieler sind ja immer so ein bisschen so ein Wackeldingensens, ne? Man kann da schon mal schnell auch mal schief liegen. Das war okay. Also die hat ihren Job echt gut gemacht. Wir haben ihn auf Deutsch geguckt. Dadurch, dass sie einfach auch die erste Hälfte des Filmes nichts gesagt hat, konnte man das nicht großartig beurteilen. Wie dann so ihre Deliverance, wie sagt man denn? Also wie sie das eben dargeboten hat, konnte man nicht beurteilen. Aber so von der Darstellung her und auch so diese Wutanfälle, da war viel CG natürlich mit im Spiel, wenn sie durch die Luft gewirbelt ist und gekämpft hat, aber das war, also für eine Darstellerin diesen Alters war das absolut okay. Also definitiv überzeugt. Und es ist auch wichtig, krasse weibliche Killerhelden. Ich weiß gar nicht, wer das etabliert hat. Ich glaube, die Jungs und Mädels bei Collider Heroes sagen immer Little Murder Girls. Und so ist es ja eigentlich auch. Ne? Das ist so, siehst du dieses Little Murder Girl und die macht schon echt Spaß. Also das wenn es mal einen zweiten Teil gibt, oder zumindest ist so eine weitere Möglichkeit, diese Schauspielerin als X-23 nochmal zurückzuholen. Zumindest jetzt in den New Mutants wird das wohl nicht möglich sein, weil die ja irgendwie auch an die Handlungsebene der aktuellen X-Men-Filme, ach, keine Ahnung. Was gibt's sonst noch so? Ja, die anderen Charaktere sind so Abziehbilder. Es hat also von der Handlung tatsächlich eher so den Charme einer 80er-Jahre-Actionfilm-Geschichte, aber das hatte der erste Wolverine auch schon. So, ne, und naja, gut. Es ist nicht wirklich eine tiefgreifende Handlung, aber sie ist sehr emotional, weil eben man hat so eine doppelte Vaterfunktion. Also Charles Xavier, der eben für Logan der Vater ist, und Logan, der dann nach und nach für Lauren eben der Vater wird und sich damit auch selber erstmal anfreunden muss. Und auch so mit seinem Heldentum so ein bisschen den Frieden schließt. Und das wird eben durch die Comics symbolisiert, die man übrigens, soweit ich gehört habe, auch extra für diesen Film angefertigt hat. Die sind jetzt nicht irgendwie, ihr könnt jetzt nicht hingehen und diesen einen Comic bekommen, weil den wird es nicht geben. Aber man hat natürlich Motive genommen, die so ein bisschen aus der Zeit stammen könnten. Genau. Ja. Das waren so meine 2 Cents zum Thema Wolverine. Logan besser gesagt. Guckt ihn euch an. Also wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, wenn ihr euch jetzt habt spoilern lassen wollen, okay. Ich kann den Film halt echt empfehlen. Ich mochte ihn sehr. Wir haben hinterher noch ein paar Minuten drüber geredet. Abgesehen davon, dass es natürlich wieder so diese typische Kontinuitätsverwirrung gab. Weil wir sind einfach verwöhnt durch Marvel und diese immer weiter erklärende, sich selbst aufbauende Kontinuität. Und das gibt's halt bei den Fox- und Sony-Filmen meistens nicht oder gab es bisher nicht. Und das ist bei den X-Men nie anders gewesen. Das ist alles durcheinander und seltsam. Und das hat eben bei ein paar von uns tatsächlich zu einer Verwirrung geführt. Das ist hier nicht anders gewesen. Allerdings bin ich der Meinung, dass das durchaus ein sehr gelungener, sehr guter Superheldenfilm gewesen ist, der mir sehr viel Spaß... Es war nicht immer ein Superheldenfilm. Es war ein Roadmovie-Drama, ein Actionfilm, sehr blutiger, mit so Science-Fiction-Superhelden-Elementen. Weil da ist keiner in bunten Klamotten durchs Bild gehüpft. Ich hätte vielleicht noch mir vorgestellt, dass er so als Reminiszenz nochmal so dieses Kostüm anzieht, aber das ist nicht. Man sieht so eine Actionfigur. Das ist alles. Das ist alles, was irgendwie so an diesen gelben Wolverine erinnert. Und nö, das kriegt man nicht. So kitschig ist der Film auch nicht. Das ist nicht dieser klicky-bunti Wolverine, wie wir ihn aus den X-Men-Kinofilmen kennen, sondern das ist Logan. Das ist einfach er selber. Und das ist der Wolverine-Film, den wir einfach gebraucht haben, den wir verdient haben, um so in dieser Terminologie zu bleiben. Ja, das soll es für den Fall auch schon gewesen sein. Gute Nacht, auf Wieder, Nerd.